Erst ein Mann vom Stamm Levi heiratete eine Frau, die auch vom Stamm Levi war. Zweiter, die Frau wurde schwanger und bekam einen Sohn. Weil er sehr schön war, versteckte sie ihn 3 Monate lang. Dritter, als sie ihn nicht länger verstecken konnte, nahm sie einen Korb aus Papyrus. Sie dichtete ihn mit Asphalt und Pech ab. Dann legte sie das Kind hinein und setzte den Korb ins Schilf am Ufer des Nils. Vierter, seine Schwester wartete in der Nähe, um zu sehen, was mit ihm passieren würde. Fünfter, die Tochter des Pharao kam zum Nil, um zu baden. Während ihre Dienerinnen am Ufer entlang gingen, sah sie den Korb im Schilf. Deshalb schickte sie ihre Dienerin, um ihn zu holen. Sechster, als sie den Korb öffnete, sah sie einen weinenden Jungen darin. Sie hatte Mitleid mit ihm, denn sie dachte, das ist sicher ein Kind der Hebräer. Siebter, da fragte seine Schwester die Tochter des Pharao, soll ich eine hebräische Frau holen, die das Kind für dich stillen kann? Achter, die Tochter des Pharao antwortete, ja, geh. Da ging das Mädchen und holte die Mutter des Kindes. Neunter, die Tochter des Pharao sagte zu ihr, wenn du dieses Kind mitnimmst und es für mich stillst, werde ich dich dafür bezahlen. Die Frau nahm das Kind und stillte es. Zehnter, als der Junge größer war, brachte sie ihn der Tochter des Pharao. Diese nahm ihn als ihren Sohn an und nannte ihn Mose, denn sie sagte, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Elfter, als Mose erwachsen war, ging er eines Tages zu seinen Leuten, den Hebräern. Er sah, wie sie schwere Zwangsarbeit leisten mussten. Dabei bemerkte er, wie ein Ägypter einen Hebräer, einen seiner Landsleute, schlug. Zwölfter, Mose schaute sich um, und als er sah, dass niemand da war, tötete er den Ägypter und versteckte ihn im Sand. Dreizehnter, am nächsten Tag ging er wieder hinaus und sah 2 Hebräer, die sich stritten. Er fragte den, der den anderen schlug, warum schlägst du deinen Landsmann? 14. Der Mann antwortete, wer hat dich zu unserem Anführer und Richter gemacht? Willst du mich auch töten, so wie du den Ägypter getötet hast? Da bekam Mose Angst, denn er dachte, jetzt ist die Tat bekannt geworden. 15. Auch der Pharao hörte davon und wollte Mose töten lassen. Deshalb floh Mose vor dem Pharao in das Land Midian. Dort setzte er sich an einen Brunnen. 16. Der Priester von Midian hatte 7 Töchter. Sie kamen, um Wasser zu schöpfen und die Tränken für die Schafe ihres Vaters zu füllen. 17. Doch andere Hirten kamen und vertrieben sie. Da stand Mose auf, half den Frauen und gab ihren Schafen zu trinken. 18. Als sie zu ihrem Vater Regel kamen, fragte er sie, warum seid ihr heute so früh zurück? 19. Sie antworteten, ein Mann aus Ägypten hat uns vor den Hirten beschützt. Er hat sogar Wasser für uns geschöpft und die Schafe getränkt. 20. Er sagte zu seinen Töchtern, wo ist er denn? Warum habt ihr den Mann dort gelassen? Ladet ihn doch zum Essen ein. 21. Mose beschloss, bei dem Mann zu bleiben. Dieser gab Mose seine Tochter Zippora zur Frau. 22. Sie bekam einen Sohn, den er Gershom nannte. Denn Mose sagte, ich bin ein Fremder in einem fremden Land geworden. 23. Lange Zeit später starb der König von Ägypten. Die Israeliten litten unter der schweren Arbeit und schrien laut um Hilfe, sodass ihr Ruf zu Gott drang. 24. Gott hörte ihr Klagen und erinnerte sich an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. 25. Gott sah die Israeliten und kümmerte sich um sie.